Hallo bei Dr. Bunsen, wir begrüßen euch heute wieder einmal am Donnerstag zu unserer Dr. Bunsen-Sendung. Ihr empfängt das freie Sonderkombinat Hamburg über Antenne unter 93 MHz im Kabel auf 101,4 MHz oder als Online-Stream bei www.fsk-hh.org. Mit einem Feature über den Verein zur Förderung freier informationeller Infrastrukturen, besser bekannt unter der Abkürzung FFII, begrüßen euch heute im Studio 2 Sergei, Halli und Sali. Wenn ihr Probleme mit eurem Computer habt oder zu den Themen der Sendung etwas beitragen wollt, erreicht ihr uns bis 20 Uhr im Studio 2 unter der Telefonnummer 040 für Hamburg 432 51334 oder unter www.fsk-hh.org im FSK-Chat. Das FSK braucht eure Unterstützung. Freies Radio machen kostet Geld. Um unabhängig und frei senden zu können, braucht das FSK Fördermitglieder. Fördermitglieder bekommen den Transmitter, die Programmzeitschrift des FSK per Post zugestellt und natürlich freies Radio vom Feinsten. Yeah. Wir hatten schon in den 80er Jahren ganz heiße Diskussionen, als Fotokopiergeräte in die Hochschulen kamen. Die gesamte Verlagswelt schrie auf. Sie legten große Gutachten vor, die erklärten, dass sie innerhalb von kürzester Zeit alle bankrott gehen würden. Die gleichen Verlage stehen uns heute ebenfalls gegenüber. Einen Unterschied gibt es. Die meisten Verlage haben sich inzwischen zu großen internationalen Monopolverlagen entwickelt. So ganz war das Verlagssterben wohl doch nicht dem Kopieren geschuldet, sondern mehr dem globalen Wettbewerb, so dass keine Verlage mehr mithalten konnten. Aus einem Interview unter www.irights.info mit Gabriela Berger, Direktorin der Universitätsbibliothek Hamburg und Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands DBV. Sie war beteiligt an der Arbeitsgruppe zur Novellierung des Urheberrechts, dem sogenannten zweiten Korb. Keine Woche ohne neue Meldungen zu weiteren Einschränkungen oder erweiterten Überwachungsmaßnahmen der privaten Kommunikation weltweit. Vor allem das Internet ist hier Zielscheibe der Kontrollorgane. Verfahren und Abmahnungen in Patentrechtsstreitfragen sind an der Tagesordnung. Unter dem Deckmantel der Harmonisierung des Patentrechts oder dem Schutz vor Produktpiraterie bemühen sich Interessenverbände, ihren Einfluss auf die Politik geltend zu machen. Zum Teil auch hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss kritischer Experten, wie bei den ACTA-Verhandlungen, über die wir vor 2 Wochen berichteten. Eine unabhängige Stimme zu den Themen der Schutzrechtsethik will der FFII sein. Uns am Telefon vom FFII Stefan Uhlmann. Hallo Stefan. Hallo Sascha, hallo. Stefan, kannst du uns bitte sagen, wer ist FFII? Ja, also der FFII, also ausgesprochen ist das so ein kleiner Zungenbrecher. Das ist der Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur. Kurz FFII, ist ein eingetragener Verein, 1999 gegründet und beschäftigt sich mit der Gesetzgebung so in der digitalen Informationsgesellschaft. Wir sind ca. 850 Mitglieder, haben 100.000 Unterstützer, also die wir aus Petitionen und so weiter gewonnen haben. Davon sind ungefähr so 3.500 auch Unternehmer. Und wir sind europaweit aktiv, also das kommt auch ein bisschen aus unserer Historie. Wir haben uns mit einer speziellen Richtlinie sehr intensiv mal mit befasst und da sind halt viele Aktivisten aus ganz Europa zum FFII gekommen, um gegen diese Richtlinie zu kämpfen. Aber zum Teil sind wir auch, also gibt es auch weltweit, also in Südamerika zum Beispiel, auch Leute, die beim für den FFII mit aktiv sind. Und organisiert ist das dann natürlich übers Internet. Das macht das Ganze erst möglich, ne? Das ist dann so über Mailinglisten, über Wikis, Chats und so weiter. Und so organisieren wir uns dann. Und thematisch gibt es bei uns so verschiedene Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themen, also einmal zum Beispiel zum Thema Softwarepatente, da werden wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber auch zu vielen anderen. Es gibt auch landesspezifische Arbeitsgruppen, zum Beispiel in Deutschland gibt es eine, in Frankreich, in Spanien. Stefan, kannst du uns etwas über die Themen des FFII sagen? Ja, also Also ganz prinzipiell, was wir so tun, ist halt, ich sagte ja schon, dass wir uns mit den Gesetzen auch beschäftigen, und das heißt, wir beobachten, was es für Gesetze sozusagen in Arbeit sind und welche wir davon für negativ halten. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel damit, dass bestimmte Zugangsbeschränkungen zu den in digitalen Medien, dass die überwunden werden, dass halt Risiken und Innovationsbremsen, die zum Beispiel aus so unangepassten Schutzrechten, das wäre zum Beispiel Patente, aber auch Urheberrecht zum Beispiel, dass wenn dort aus unserer Sicht eine gewisse Fehlregulierung stattfindet, dass wir das halt beobachten und auch entsprechend dann ja, begleiten und versuchen halt aktiv etwas zu verbessern dann auch an der Situation. Und eine dieser Gesetzgebungen oder ein Thema, mit dem wir uns da sehr intensiv mit beschäftigt haben, das sind die Softwarepatente, also Patente auf Software, die wir aus unserer Sicht die wir sehr schlecht finden. Und weil es genau so eine Innovationsbremse ist, es ist ein Risiko für Entwickler von Software, ist aber auch so eine Beschränke, also so eine Hürde zum Softwaremarkt. Also die ist also gerade kleinen, mittelständischen Unternehmen, aber auch freien Softwareentwicklern, sag ich mal, riskant und schwierig und bis zu unmöglich sogar machen kann, am Markt teilzunehmen. Wer heute im Internet einen Webshop erstellt, sieht sich unvermittelt und oft unwissend in einer rechtlich prekären Situation. Dank der Bemühungen des FFII konnte im Jahr 2005 die Softwarepatentrichtlinie im Europäischen Parlament verhindert werden, welche zu möglichen Rechtsansprüchen von Patentinhabern hätte führen können. Eindrucksvoll demonstriert die Webseite www.webshop.ffii.org 20 patentrechtlich geschützte Beispiele einer Webshop-Seite. Laut heise.de vom 04.01.2009 will Bundesjustizministerin Zypries das von der Europäischen Union zum Jahr der Kreativität und Innovation ausgerufene Jahr 2009 für einen weiteren Ausbau des Urheberrechts nutzen. Hierzu ließ sie verlautbaren, dass sie geistige Eigentumsrechte 2009 in Deutschland, Europa und international aktiv fortentwickeln wolle. Auch im Patentrecht ist einiges geplant. Noch im Januar soll der Bundestag über einen Entwurf für ein Patentrechtsmodernisierungsgesetz beraten, das Anmeldeverfahren und Gerichtsprozesse beschleunigen soll. Kritische Stimmen weisen darauf hin, dass Innovationen hinreichend durch das Urheberrecht geschützt sind. Weiterentwicklungen und Neuerungen sollen den Schutz von echten Erfindungen, Inventionen erhalten. Dass hier das Internet Zielscheibe machtgieriger und geldgeiler Individuen wird, entbehrt nicht einer gewissen Tragik, die zur Farce gerät. Das 1990 von Tim Berners-Lee entwickelte World Wide Web beruht auf offenen und freien Standards, und die heutigen im WWW zum Zuge kommenden Technologien sind Weiterentwicklungen. Unter www.stopsoftwarepatents.eu slash de kann Mensch die Bemühungen zum Ende der Software-Patent-Debatte unterstützen. Auch dies ist ein Thema des FFII. Die bezaubernde Lorelei Lee verwöhnt uns mit Croissants. I don't care that you ignore me. I follow you 'cause I adore thee. Your door is closed, but I've got time. Dancing on my own, is that a crime? Excuse me, sir, ain't got a dime. I won't be digging to a pocket. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. I just need a little rocket. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Oops, oh, sorry, sir. How do you like the skirt I wear? I said, oops, oh, sorry. but you ignore me. I follow you cause I adore me. Your door is closed, but I've got time. Dancing on my own, is that a crime? Excuse me, sir, ain't got a dime. I won't be digging to your pocket. But when I see your back, I get crazy like a rocket. Dank der Bemühungen des FFII konnte im Jahr 2005 die Softwarepatentrichtlinie im Europäischen Parlament verhindert werden. Kannst du uns bitte dazu noch etwas erzählen, Stefan? Ja, also im Prinzip die Richtlinie sollte diese etwas nicht genaue Rechtssituation so weit klären, dass halt Softwarepatente, und das war das Negative an der Richtlinie, die hätte halt Softwarepatente festgeschrieben. Also wir hätten jetzt nichts gegen eine Richtlinie, die halt explizit Softwarepatente ausschließt, aber der Vorschlag der Kommission damals war halt so, dass in den Paragraphen halt gar nicht mal so versteckt, sag ich mal, festgeschrieben worden wäre, dass Softwarepatente auch in Europa erteilt worden wären. Das ist also nicht durch die dynamische Rechtsprechung im Prinzip, die ja so ein bisschen Auslegungssache ist durch die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens, sondern dass es halt explizit in dieser Richtlinie halt festgeschrieben worden wäre. Und auf EU-Ebene ist das immer so, es war auch so ein Mitentscheidungsverfahren, das heißt, das Europäische Parlament konnte dort auch mitentscheiden, und das Europäische Parlament war aber zum Glück dann mehrheitlich auch auf unserer Seite, hat auch sehr gute Änderungsanträge zum Beispiel eingebracht zu diesem Richtlinienentwurf, aber diese Änderungsanträge wurden dann auch immer wieder abgelehnt von der Kommission, und zum Schluss war es dann so, dass das Europäische Parlament, und das kommt auch sehr selten vor, dann in der zweiten Lesung diese Richtlinie dann abgelehnt hat. Das heißt, sie ist dann auch gescheitert und ist sozusagen nicht Gesetz geworden. Aber trotzdem gibt es halt diesen Status quo, dass halt das Europäische Patentamt weiterhin Softwarepatente erteilt. Das heißt, diese Richtlinie ist zwar nicht durchgekommen, aber Softwarepatente gibt es halt immer noch. Und es gibt auch weitere Vorstöße der Softwarepatentbefürworter, dass Softwarepatente doch auch auf gesetzlichem Wege legitimiert werden sollen wieder. Stefan, kannst du uns etwas zu den Aufgabenstellungen, die der FFII für sich in seiner Satzung hat, sagen? Ja, also die Hauptaufgabe, die wir bei uns sehen, ist im Prinzip Aufklärung. Also dass wir also Leute, die sich mit diesen Themen nicht jetzt wirklich täglich auseinandersetzen, das ist ja auch verständlich, nicht jeder verfolgt diese Themen jetzt so intensiv dann, aber dass wir das sozusagen dann für diese Leute dann verfolgen, dass wir auch Webseiten erstellen mit den entsprechenden Analysen von Gesetzgebungsvorhaben, und dass, wenn wir dort eine gewisse Bedrohung dann sehen, dass wir dann öffentlich auch Alarm schlagen, also dass wir auch eine Kampagne machen, dass wir Petitionen machen, aber dass wir halt auch erreichbar sind für die Leute über öffentliche Mailinglisten, dass wir Infostände auf Messen und Vorträge, Pressearbeit, also diese ganz normale Öffentlichkeitsarbeit, das ist zu diesen Themen, das sehen wir als unsere Hauptaufgabe, einfach damit jemand da ist, der sich um diese Themen dann kümmert. Wir sprechen aber auch zum Beispiel auch mit Abgeordneten, das heißt zum Beispiel zu dieser Zoffer-Patentrichtlinie damals haben wir einfach unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz mit eingebracht, indem wir auch mit den Abgeordneten geredet haben. Das ist Da freuen sich im Prinzip auch die Abgeordneten, weil die sind ja auch keine Experten für alles, sondern sind auch darauf angewiesen, dass Leute, die sich mit Software und Softwareentwicklung und Patentschutz auf Software etwas besser dann auskennen, einfach auch ihre Meinung mit darlegen. Und ich sag mal, das ist dann auch so ein bisschen als Gegengewicht zu dem Lobbying von den großen Unternehmen, die halt für Softwarepatente dort Lobbying machen. Da versuchen wir halt auch etwas entgegenzusetzen, und das sehen wir so als eine unserer Hauptaufgaben dann so mit. Ein weiteres Beispiel, dass Patentrechte keineswegs Innovationen fördern, erschließt sich aus einem Bericht von heise.de vom 3.1.2009. Die auf virtuelle Welten spezialisierte Firma Worlds.com verklagt den Spielehersteller NCSoft. Es geht um das im Jahr 2000 von Worlds.com eingereichte und 2007 erteilte Patent mit der Nummer 7181690. Dieses beschreibt ein System und eine Methode, um Benutzern in einer virtuellen Umgebung Interaktion zu ermöglichen. Auf seiner Webseite wirbt die Firma noch mit einem Video aus dem letzten Jahrtausend. Betroffen wären bei einem Erfolg der Klage zum Beispiel auch Online-Spielwelten wie World of Warcraft und Communities wie Second Life. Das FSK braucht eure Unterstützung. Werdet Fördermitglied. Nähere Infos, wie das geht, erfahrt ihr auf unserer Webseite unter www.fsk-hh.org oder wochentags während der Bürostunden von 12 bis 17 Uhr unter 040 für Hamburg 434324. Freies Radio für Hamburg. Was du so sagst, meinst, das interessiert nicht, denn dein Wie unter www.golem.de berichtet wurde, ist Beginn des Jahres 2009 die nächste Stufe der Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. Auch Internetprovider, Anbieter von VoIP-Telefonie und E-Mail-Diensten müssen nun protokollieren, wer mit wem gesprochen oder gemailt hat. Es gibt Mittel, Kommunikation zu anonymisieren. Menschen, die etwas verbergen wollen, werden diese Mittel nutzen. Die gespeicherten Daten gefährden den Persönlichkeitsschutz, vor allem jener Bürger, welche ihre Kommunikation nicht anonymisieren und verschlüsseln können und wollen. Aus den Vorträgen vom 25.C3, dem Chaos Computer Club Kongress, dazu ein Beitrag vom 30.12.2008. E-Government bedeutet, alle können alle Daten haben. Der Status seiner Implementierung lässt sich messen, indem man zählt, wie viele Daten die Behörden gerade verlieren. Die Trendsportart für 2009: Opfer von Datenverbrechen werden. Stefan, kannst du uns erklären, bitte, was sind Softwarepatente? Ja, also Softwarepatente ist im Prinzip schon, wie der Name so sagt, Patente auf Software, oder wo wir sagen, das ist betrifft sozusagen Software. Und geregelt ist das, es gibt ein europäisches Patentübereinkommen, in dem ist geregelt, was ist patentierbar und was ist nicht patentierbar. Und da steht, und das ist eigentlich das Witzige an der Sache, da steht drin, dass Programme für Datenverarbeitungsanlagen, also Software im Prinzip, keine Erfindung sein können. Also das heißt, nicht patentiert werden können. Das heißt, eigentlich sollte es gar keine Softwarepatente geben. Jetzt gibt es aber einen weiteren Zusatz in diesem europäischen Patentübereinkommen. Das macht diesen Ausschluss, schränkt das ein auf Softwarepatente als solche. Und jetzt ist die Frage, na, was sind Softwarepatente und was sind Softwarepatente als solche? Das weiß keiner so richtig, das gibt es auch keine juristische Definition in dem Sinne, sondern das wird dann im Endeffekt, wird das dann, wenn es zu Streitigkeiten kommt, vor Gericht geklärt. Das heißt, wenn einer sagt, wird wegen Patentverletzung verklagt und der sagt, nein, das ist doch gar kein, es hätte gar nicht erteilt werden dürfen, dieses Patent, weil es ist ein Softwarepatent und das dürfte es, ist eigentlich ausgeschlossen, dann geht es vor Gericht und das interpretiert dann im Prinzip dieses diesen als solche Ausschluss. So hat sich dann über die Jahre hinweg so eine Art Fallrecht dann auch entwickelt. Das heißt, über die Jahre hinweg wurde nämlich diese Grenze, was ist noch patentierbar und was ist nicht patentierbar, immer weiter ausgedehnt. Das heißt, so in den 70ern noch, ja, Anfang der 80er vielleicht noch, war es noch relativ strikt ausgelegt. Das heißt, dieses als solche konnte nicht dafür dienen, dass auf einmal doch Softwarepatente erteilt werden. Und diese Rechtsprechung hat sich dann aber über die Jahre so weit verändert, dass im Prinzip heutzutage, da man sein Patent eigentlich nur noch richtig formulieren muss und dann kriegt man das auch bei eurem Europäischen Patentamt als Softwarepatent auch erteilt. Und das sehen wir als großes Problem, also diese Entwicklung, dass im Prinzip der eigentliche Sinn dieses Europäischen Patentübereinkommens oder dieses einen Artikels, dass halt Softwarepatente ausgeschlossen werden sollten, dass das ausgehöhlt wurde über die Jahre hinweg und im Prinzip jetzt, im Prinzip das gar nicht mehr so gilt und das finden wir nicht gut. Inwiefern sind denn so Softwarepatente, auch stehen die unmittelbar in einem Zusammenhang mit geistigem Eigentum, beziehungsweise die Kritik ist ja auch, dass Softwarepatente auch beziehungsweise Arbeiten von Programmierern auch hinreichend durch das Urheberrecht geschützt sind. Das ist richtig. Also geistiges Eigentum ist immer so ein manchmal ein bisschen schwieriger Begriff, weil da immer so alles zusammenmengt und also da gibt es ja Urheberrecht, wie du schon sagtest, gibt es Patentrecht, gibt es Markenschutz und so weiter. Und das wird dann manchmal von manchen auch absichtlich in einen Topf geworfen, um dann so ja alles sozusagen zu fordern. Weil heißt es denn ja, wir müssen unser geistiges Eigentum muss möglichst strikt und restriktiv geschützt werden. Sonst können die Kreativen nicht mehr kreativ sein und Innovation wird gebremst. Aber das muss man, sollte man das differenzierter betrachten. Das heißt, Urheberrecht zum Beispiel getrennt vom Patentrecht. Urheberrecht zum Beispiel für Software macht aus unserer Sicht auf jeden Fall Sinn und ist das geeignete Schutzinstrument für Software. Das heißt, wenn ich eine Software schreibe, habe ich automatisch daran das Urheberrecht. Das heißt, ich alleine kann bestimmen, was damit passieren kann. Das Patentrecht geht jetzt aber viel weiter. Das ist, bezieht sich nämlich nicht nur auf dieses konkrete Programm, was ich geschrieben habe, sondern das bezieht sich auf eine, ja, auf eine gewisse Idee oder eine Methode, die auch zum Beispiel in Software implementiert sein kann. Das heißt, ich kann nicht nur sozusagen einen konkreten, wenn man das jetzt zum Beispiel als mal so als Vergleich irgendwie so zum Beispiel einen konkreten Roman wie Romeo und Julia sozusagen, das wäre sozusagen, wenn ich das darauf hätte, ich jetzt vielleicht Urheberrecht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich gehe zum Patentamt und melde an eine Geschichte, in der zwei Liebende aus verschiedenen Familien unglücklich oder von den Familien wird das nicht befürwortet und zum Schluss sterben beide oder ja, eigentlich nur einer. Wenn ich das jetzt sozusagen so ganz abstrakt als Idee zum Patent anmelde, dann sind alle Romane, die dieser Story folgen, dann automatisch von diesem Patent belegt. Also nicht nur konkret ein geschriebener Roman, sondern alle, die dieser Idee folgen. Und genauso ist es dann halt auch bei Software. Bei Software ist es dann nicht das konkrete einzelne Programm, was ich geschrieben habe, sondern alles, was jetzt zum Beispiel, jetzt mal diesem Webshop-Beispiel, zum Beispiel diesen elektronischen Einkaufswagen, egal wie ich es geschrieben, in welcher Programmiersprache oder auf welche Art und Weise ich das implementiere, es ist immer von diesem Patent betroffen. Und das sehen wir halt als sehr problematisch an, weil Patente sind erstmal ja ein Verwertungsmonopol. Also das heißt, ich bekomme dort für bis zu 20 Jahre, kann man das dann ausdehnen, ein Patent, bekomme ich das alleinige Nutzungsrecht. Das heißt, es wird im Prinzip auch so ja diesen freien Markt, sage ich mal, dann auch entzogen. Das heißt, niemand anders darf jetzt diese eine Methode dann umsetzen. Und das muss man, denke ich, erstmal begründen, weil Monopolrechte sind erstmal eigentlich was Negatives und man müsste jetzt erstmal gucken, schafft das eigentlich jetzt auch wirklich diese Anreize, die man sich erhofft hat. Also das Patentsystem ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ja mal eingeführt worden, um halt Innovation zu fördern, um gewisse Anreize für Erfinder zu geben. FSK Radio 93,0 MHz und über Antenne unter 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream bei www.fsk-hh.org. Die Computer AG im FSK braucht Unterstützung bei der Pflege und dem Ausbau der IT. Interessante Aufgaben in einem freien Radio warten auf dich. Melde dich entweder über Mail unter cag@fsk-hh.org oder komm donnerstags zwischen 20 und 21 Uhr in die Eimsbütteler Chaussee 21. Ihr hört Dr. Bunsen mit einem Feature zum FFIE. Stefan, wie schätzt du persönlich die Zukunft von Softwarepatenten ein? Da ist ja auch weiterhin Bemühungen zu Softwarepatenten gibt, beziehungsweise was ist so die Roadmap vom FFIE? Also unsere Roadmap ist da auf jeden Fall weiter gegen Softwarepatente zu kämpfen, weil wie gesagt sind sie ja noch nicht sozusagen vom Tisch und deswegen ist es auch weiterhin nötig dagegen zu kämpfen. Es gibt ja neue Vorstöße über eine zum Beispiel eine neue EU-Patentgerichtsbarkeit, wo wir eindeutig befürchten, dass ja, diese Praxis des Europäischen Patentamts, dass also Softwarepatente erteilt werden, durch diese Gerichtsbarkeit dann höchstinstanzlich dann auch durchsetzbar gemacht werden kann. Und darüber dann Prinzip auf diesem Umweg dann wieder Softwarepatente doch wieder in Europa festgeschrieben werden würden. Und deswegen sehen wir es da eindeutig so als wichtig an, dass man da weiter dran bleibt. Wir haben auch eine neue Petition dazu gestartet, die Länder auffordern, klärende Zusätze in ihren Patentgesetzen aufzunehmen, um Softwarepatente wirklich effektiv auszuschließen, also per Gesetz schon. Die Webseite stopsoftwarepatents.eu/de wird auch vom FFI mit unterstützt. Kannst du uns da noch sagen, warum sollte ich dort mich mit eintragen? Ja, also diese neue Petition ist halt dafür gemacht worden, um sich auch dieser etwas neuen Situation, also wir hatten damals auch schon Petitionen vom FFI, aber die bezogen sich dann halt viel auf diese EU-Softwarepatentrichtlinie, die ja abgelehnt worden ist. Und wir wollen jetzt mit dieser neuen Petition auch eine neue Petition gegen Softwarepatente starten, mit der wir auch weiter in die Zukunft noch arbeiten können. Das heißt, die sich auch nicht konkret auf ein Gesetzgebungsverfahren bezieht, sondern die ganz allgemein sich gegen Softwarepatente ausspricht. Und dort fordern wir zum Beispiel den Gesetzgeber auf, dass mit Patentrecht klargestellt werden soll, dass Softwarepatente wirklich effektiv ausgeschlossen werden sollen, was halt aktuell leider nicht der Fall ist, weshalb Softwarepatente immer noch erteilt werden. Und jeder, der gegen Softwarepatente ist, der sollte oder würden wir uns freuen, wenn Sie diese Petition mit unterzeichnen, ja. Softwarepatente bedrohen ja auch die Entwicklung freier Software. Kannst du uns da bitte noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, also Softwarepatente betrifft im Prinzip alle Software, aber also nicht nur freie Software, sondern alle, aber es ist insbesondere auch mit freier Software im Prinzip unvereinbar. Also der offene Entwicklungsprozess und dieses Geheimhalten Monopolisieren von Ideen über Patente, das ist im Prinzip mit freier Software überhaupt nicht vereinbar. Und es gibt auch viele Probleme von freien Softwareprojekten, gibt auch Beispiele dafür, also wo auch konkret freie Softwareprojekte bestimmte Features nicht mehr implementieren konnten oder drumherum entwickeln mussten, weil diese Dinge von Patenten belegt worden sind. Das ist also zum Beispiel im Video-Codec-Bereich ist das zum Beispiel häufig so. Oder zum Beispiel Microsoft hat auch mal eine Ankündigung ganz vollmundig gemacht, ja, freie Software verletzt über 200 unserer Patente und davon wären schon irgendwie 40 oder so im Linux-Kernel und nochmal 45 in OpenOffice drin und allerdings ohne konkret zu sagen welche. Also das war dann auch eher als Abschreckungsmaßnahme. Da merkt man schon, das ist halt wirklich, sie sagen gar nicht, welche Patente das jetzt konkret sein sollen, weil dann könnte man das ja vielleicht drumherum programmieren und das aus dem Source Code dann rausnehmen dann, sondern es wird wirklich einfach zur Abschreckung auch benutzt. Und das sehen wir zum Beispiel auch sehr negativ, dass halt darüber dann auch freie Software versucht wird oder die Leute, die freie Software einsetzen wollen, das sind ja auch Unternehmen, ne, die fühlen sich dann dadurch vielleicht verunsichert und sagen, naja, vielleicht gibt es ja doch Probleme mit Softwarepatenten und dann setze ich mal freie Software lieber nicht ein. Stefan, ich bedanke mich sehr für deine informativen Beiträge und wünsche dem FFI und auch dir alles Gute. Dankeschön. Ja, danke dir auch, hat mir Spaß gemacht. Und wer bei uns vielleicht mitmachen möchte, also wir sind ganz normaler Verein halt, man kann bei uns Mitglied werden. Wenn einem das jetzt wenn man nicht gleich Mitglied werden möchte, kann man aber auch so mitarbeiten. Also man muss nicht Mitglied sein, um mitarbeiten zu können. Es gibt auch eine deutschsprachige Arbeitsgruppe, die sich halt hier in Deutschland halt konkret um diese Themen kümmert. Und da gibt es eine Mailingliste, wir treffen uns auch einmal die Woche im Chat und wer uns erreichen möchte, findet eigentlich alles auf unserer Webseite www.ffii.de. Das ist die deutschsprachige Webseite. Würde ich mich freuen, wenn Leute mitmachen wollen. Penso a te, penso a me, ai nostri sogni e progetti, alle tende che non volevi. Ogni volta che lo guardo, penso a te, penso a noi, tra di me il tuo essere alfa, ma innamorato come più nessuno. Quel ponte giallo, Londra, Amsterdam, Siviglia, mia nonna e tua madre, e ora tu, marito e padre. Sono strafelice per te, e un po' mi spiace non potertelo raccontare. Con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticare. Non potertelo raccontare, con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticare. Sono strafelice per te, e 8 anni da quel giorno sono passati. Con questa foto ti augurerò, grazie, prego, buon compleanno. Heute für uns am Telefon Kurt Jäger, der als besorgter Bürger und IT-Unternehmer uns an etwas zu den Erfolgen und Aktionen des FFII zu berichten hat. Hallo Kurt. Hallo Sascha. Ich möchte berichten, rückblickend über die Aktivitäten und Erfolge des FFII, dessen Widerstand gegen Softwarepatente eine sehr lehrreiche Erfahrung sein kann für andere themenorientierte europaweite Kampagnen. Es gibt einige andere Themen wie Energiefragen, internationale Politik, Finanzkrise, die ITK, Überwachung, die Vorratsdatenspeicherung oder Biopatente oder Urheberrechte, die als Themen auf der europäischen Ebene verhandelt werden und für die Debatte kann die Erfahrung des FFII nützlich sein, wie ein solches Thema erfolgreich auf europäischer Ebene bearbeitet wird. Für all diese Gebiete, all diese Themen stellen sich dieselben Fragen. Wie funktioniert eigentlich auf europäischer Ebene dieser politische Prozess? Woher kommt die Themensetzung? Woher kommen die Entwürfe? Wer schreibt wem? Wer redet mit wem? ist das Ergebnis des politischen Prozesses eigentlich das, womit wir als Bürger zufrieden sind? Und was wäre der die Anforderung an einen besseren Prozess? Und wie könnte man ihn dann umsetzen? Und der FFII hat in seiner Kampagne gegen Softwarepatente exemplarisch für einen, praktisch für jeden besorgten Bürger, der oder für jede besorgte Bürgerin, die Interesse daran haben, sich in diese Prozesse einzumischen, ein Fenster geöffnet und aufgezeigt, wie sich europaweit über Sprach- und Ländergrenzen hinweg Leute, die nicht unbedingt hauptamtlich diese Art von Lobbyarbeit betreiben wollen, zusammenfinden können, um einzugreifen und Themen hin zu den politischen Akteuren darzustellen. Und aus diesen Erfahrungen heraus, der Einsatz von E-Mail-Listen, der Einsatz von Wikis für die Darstellung von Texten in mehreren Sprachen, die breite Aktivität, die zum Beispiel Hartmut Pillich entwickelt hat, um alle einzubeziehen, zu informieren, zu kommunizieren, was läuft, das auch immer wieder zu erklären, auch mit den Schleifchen des europäischen politischen Prozesses. Das sind Dinge, die jede andere Kampagne auch braucht, um erfolgreich zu sein in Brüssel, in den nationalen Parlamenten, in den nationalen Apparaten und gegen die potenziell anderen Verbände, die ihre Interessen durchsetzen wollen. Ja, vielen Dank, Kurt Jäger, für uns hier im FSK bei der Dr. Bunsen. Vielen Dank. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das indische Parlament hat mit der Novelle des IT-Gesetzes für den Subkontinent die Überwachungsbefugnisse der Sicherheitsbehörden enorm ausgeweitet. Nach Medien- und Bloggerberichten dürfen Telefonate, E-Mails und andere Formen der Telekommunikation künftig bei jeglicher Straftat abgehört werden. Die sonst übliche Eingrenzung dieser tief in die Grundrechte einschneidenden Maßnahmen auf schwere Delikte entfällt damit künftig in Indien. Weiter erlaubt das Information Technology Amendment Bill, das auf einen Regierungsvorstoß von 2006 zur Überarbeitung des Information Technology Act zurückgeht, die Blockade von Webseiten zur Wahrung der nationalen Sicherheit. Wie die britischen Tageszeitungen Telegraph und The Sunday Times berichten, fordert das britische Innenministerium die Einführung EU-weiter Online-Durchsuchungen. Damit schließt sich das Home Office Plänen des EU-Ministerrats an, die elektronische Überwachung von Privateigentum auszuweiten. In Großbritannien sind Online-Durchsuchungen durch ein Gesetz gegen den Missbrauch von Computern aus dem Jahr 1990 erlaubt. Ist unter dem Deckmantel der Harmonisierung zu erwarten, dass auch in Deutschland die Persönlichkeitsrechte weiter eingeschränkt werden?